So auch Bernd Tönjes, Vorstandsvorsitzender der RAG-Stiftung. Er sprach noch im Oktober 2023 in einem Interview mit dem Manager-Magazin davon, dass die Anteile an der Signa Prime 5% und Signa Development 3,5% uns viel Freude gemacht haben. Tatsächlich schreibt die RAG-Stiftung, die die Ewigkeitslasten des Bergbaus im Ruhrgebiet tragen muss, bis zu 350 Millionen Euro auf das Signa-Engagement in der Bilanz 2023 ab. Tönjes Vorstandskollege Jürgen Johann Rupp beobachtete offensichtlich tatenlos viele Jahre als Aufsichtsrat den Irrweg von Prime und Development, wenn er überhaupt an den Sitzungen teilnahm. Erst im Herbst 2023, als alles schon zu spät war, wachte Rupp auf aus seiner Lethargie und sorgte mit dafür, dass die Finanzexperten der Bank Rothschild engagiert wurden. Auch bei den Versicherern Signal Iduna und R+V machen die Vorstände Personal so weiter, als sei nichts geschehen. Die Signal Iduna, die insgesamt 1,1 Milliarden Euro an die Signa ausgereicht hatte, muss nun rund 230 Millionen Euro abschreiben. Sie sieht sich insgesamt aber noch knapp im Plus, weil Zinszahlungen der Signa über einen langen Zeitraum auf der Habenseite stehen. Deutlich schlimmer wirkt sich das Signa-Engagement auf die Bilanz der R+V-Versicherung aus. Sie gab Benko vor allem eigenkapitalähnliche Finanzierungen wie Genussscheine und war Anteilseigner des Zockerpapiers Signa Sports United, SSU. Das Geld ist wohl komplett verloren. Die R+V muss nach eigenen Angaben einen robusten dreistelligen Millionenbetrag abschreiben. Nach diversen Berichten soll es über 1 Milliarde Euro sein. Das werden die Lebensversicherungskunden der Genossenschaft zu spüren bekommen, denn ihre Auszahlungen werden sinken. Wir sind dabei, daraus zu lernen, versuchte Vorstandschef Norbert Rollinger zu trösten. Menschen wie Norbert Rollinger und RAG-Stiftungsvorstand Jürgen Johann Rupp hat Wolfgang Peschorn, der Präsident der österreichischen Finanzprokuratur, im Blick, wenn er sagt, René Benko war es nicht alleine. Verantwortlich sind auch Vorstände, Geschäftsführer, Aufsichtsräte. Und in Bezug auf René Benko und die Gläubiger formuliert Peschorn, da treffen sich die Interessen des Betrogenen und des Betrügers. Beide haben ein Interesse daran, in der Öffentlichkeit ihr Vorgehen nicht rechtfertigen zu müssen, gerade wenn es um das eigene Versagen geht. Wolfgang Peschorn, das hat er im Fall der Signa gezeigt, sollte man ernst nehmen. Bei Benko sorgte er mit dafür, dass der Unternehmer die Insolvenz als Einzelunternehmer erklären musste und die Behörden daraufhin auch Finanzen seiner Stiftungen durchleuchten konnten. Der Beamte, der 2019 zwischenzeitlich als österreichischer Innenminister amtierte, hatte nach den Insolvenzen einen tiefen Einblick in das System Benko, weil er in allen Gläubigerausschüssen Sitz und Stimme hatte. Die Finanzprokuratur ist neben der Staatsanwaltschaft und der SOKO Signa des österreichischen Bundeskriminalamtes eine weitere staatliche Institution, die sich um Aufklärung kümmert. Peschorn empfängt, wie es sich für einen hohen Staatsbeamten der früheren K&K-Monarchie gehört, im Palais Rottal, gebaut von Franz Billiot, Leibarzt ihrer kaiserlichen Hoheit Leopold I. im 17. Jahrhundert. Das Büro des Präsidenten ist ein Rokokosaal, die Wände weiß, darauf goldfarbene Ornamente und kann von der Größe her fast mit Benkos früherem Büro im Palais Harrach mithalten, einen Spaziergang entfernt. Wir sitzen auf zierlichen, mit rotem Stoff bezogenen Stühlchen, nur zwei Monitore und eine Tastatur nebst Aktenstapeln auf dem Schreibtisch zeigen an, dass wir uns in der Gegenwart befinden. Peschorn, ein schlanker Mann im perfekt sitzenden, dunkelblauen Anzug, hält sich sehr gerade. Ein so höflicher wie energischer Mann. Schon bei der Abwicklung der Hypo Alpe Adria Bank Anfang der 2000er Jahre spielte der Beamte eine herausragende Rolle. Dabei mussten neben den verantwortlichen Managern auch Geldgeber und Politiker in zahlreichen Verfahren und Untersuchungsausschüssen aussagen, weil sie eng mit Fehlentscheidungen der Bank verwoben waren. Den Fall der Signa hält er für vergleichbar, weil Investoren und Kreditgeber Geld gegeben hatten, ohne die wirkliche Finanzlage und das System der Geldflüsse unter den einzelnen Sparten zu durchschauen. Ich halte die Investments für verantwortungslos, sagt Peschorn. Aus seiner Arbeit in den Gläubigerausschüssen der insolventen Signa habe er den Eindruck gewonnen, dass viele Gläubigervertreter wie der RAG-Stiftung oder der Signal Iduna keine wirkliche Aufklärung wollten, weil sie nicht über ihre Fehler reden wollten. Pechon vertritt eine diametral andere Haltung. Wenn es nach mir geht, ist alles auf Punkt und Komma aufzuklären. Tatsächlich machte eine Mischung aus Desinteresse und Gier unter den Investoren und der leichtfertige Glauben an die Macherqualitäten Benkos den tiefen Fall der Signa erst möglich. Das Immobiliengeschäft hierzulande lebe von Intransparenz und von der Faulheit der Investoren, sich wirklich kundig zu machen, sagt ein bekannter deutscher Immobilienexperte. Er will seinen Namen nicht im Buch finden, weil er weiter im Geschäft bleiben will. Wie meist bei Finanzblasen, so war es auch im Fall der Immobilien. Viele Investoren blieben bis zum Ende dabei, auch weil in den letzten Jahren vor dem Platzen der Blase die Wertsteigerungen am höchsten sind. 2019 bezifferte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung die Wahrscheinlichkeit einer Immobilienblase in Deutschland bereits mit 92%. Trotzdem stiegen zwischen 2019 und 2021 die Preise für Wohnimmobilien weiter um insgesamt mehr als 30% in großen Städten. Ebenso wuchs der Wert der Anteile der Signa jährlich um etwa 10%, wenn auch nur auf dem Papier.